Hast du schon gehört? Was heute Nacht passiert? Hast du schon gehört? Ist alles explodiert? Hast du schon gehört? Es ist doch so umgegangen. Hast du schon gehört? Das hat doch in der Welt gestanden. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Das jüngste Gerücht. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Das jüngste Gerücht. Die Gurke. Vielen Dank, Larry, die Tomate.